欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我。 那我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag, hier ist Markus vom Reparaturservice. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, hier ist Sabine Weber. Ich rufe an, weil Wasser aus meiner Waschmaschine ausläuft. Oh, das ist ärgerlich. Haben Sie schon den Schlauch kontrolliert? Ja, der scheint fest zu sein. Vielleicht ist die Dichtung an der Tür kaputt. Könnten Sie die Maschine heute reparieren? Ich komme gerne vorbei, obwohl ich heute eigentlich viele Termine habe. Haben Sie das Flusensieb schon überprüft? Nein, das mache ich jetzt sofort. Vorsicht! Schalten Sie zuerst den Strom aus, damit Sie einen Unfall vermeiden. Danke für den Hinweis. Was glauben Sie, wie hoch die Kosten sind? Eine genaue Schätzung ist schwierig. Zuerst muss der Schaden von mir untersucht werden. Wegen des Wassers sollten Sie den Boden schnell trocknen. Alles klar, ich warte auf Sie. Bis später. 这段对话非常实用，我们来看看细节。 第一句 ，Sabine， 说洗衣机漏水了，用了 auslaufen。 没错 ，auslaufen 就是漏出的意思。 Marcus 问他有没有检查过 der Schlauch， 也就是软管。 Sabine 觉得可能是 die Dichtung。 密封当坏了，想请 Marcus 来 reparieren 修理。 接着 Marcus 说了一句很关键的话 ：Ich komme gerne vorbei, obwohl ich heute eigentlich viele Termine habe。 这里使用了 obwohl， 意思是虽然。这是一个让步子句，动词要放到句尾，像是这里的 habe。 Marcus 还提醒要检查 das Flusensieb 棉絮过热网，而且在检查前一定要 überprüfen 并关掉 der Strom 电源， 这是为了 vermeiden 避免发生意外。Sabine， 谢谢他的 Hinweis 提醒并询问 Schätzung Google。 Marcus 回答说 Zuerst muss der Schaden von mir untersucht werden. 这句是现在式被动语态，公式是 werden， 加上过去动词变化，意思是损害必须被我检查。 赛后 Marcus 提到 wegen des Wassers， 这里的 wegen 是属格介系词，表示因为。后面要接属格 des Wassers， 没错，学会这些就能面对家电维修的情况了。下次见。